Hello, hello, hello! Hallo, hallo, hallo! We are still working on the Gospel of Grace. Wir arbeiten immer noch am Evangelium der Gnade. Not on the Gospel of Mercy. Nicht an dem Evangelium der Barmherzigkeit. So look, here's the next thing that what happens if you believe in the Gospel of Mercy. Da ist das nächste, was auch passiert, wenn du an das Evangelium der Barmherzigkeit glaubst. Your focus will always remain in your sin. Dein Fokus bleibt immer auf deinen Sünden. Because that's what it does. Denn genau das bewirkt es. Be merciful of me, me sinner. Sei barmherzig mit mir, ich Sünder. Look, my friend. Schau, mein Freund. Whatever you focus on will get your attention. Worauf du dich fokussierst, wird deine Aufmerksamkeit bekommen. Whatever gets your attention will become a habit. Was deine Aufmerksamkeit bekommt, wird deine Gewohnheit. Whatever becomes your habit will control your life. Was deine Gewohnheit ist, wird dein Leben kontrollieren. That's why it is dangerous to put all of our focus on our sin and sinful habits. Deswegen ist es gefährlich, unsere ganze Aufmerksamkeit auf unsere Sünden und unsere sündhaften Gewohnheiten zu richten. Because as we focus on them, it's gonna grip us. Wenn wir uns auf sie konzentrieren, werden sie uns in den Griff bekommen. It's going to begin to control every part of our life. Es wird jeden Bereich unseres Lebens kontrollieren. You know, I remember I had a strong discussion once. Kind of almost like an argument. Ich hatte einmal eine heftige Diskussion, fast ein Streitgespräch, with a pastor in one of the countries in Europe. Mit einem Pastor in einem Land in Europa. Very, very, very close friend of mine. Ein sehr, sehr enger Freund von mir. Really close for decades. Seit Jahrzehnten sehr eng. And then one day we began to talk about this subject. Und eines Tages fingen wir an, über dieses Thema zu diskutieren. Being sinners saved by grace. Sünde sein, die aus Gnade gerettet werden. And I remember I said to him, I'm not a sinner saved by grace. Und ich sagte zu ihm, ich bin kein Sünder, der durch Gnade gerettet wurde. I'm a saint in Jesus Christ. Ich bin ein Heiliger in Jesus Christus. I have Jesus' own nature. Ich habe die Natur von Jesus Christus. You know, that pastor friend of mine got really upset with me. Dieser Freund, der Pastor, wurde sehr wütend auf mich. He thought that this is very proud and very arrogant to say. Er dachte, dass es sehr, sehr stolz und sehr arrogant ist, das zu sagen. But I said to him, how can I be a sinner saved by grace if my nature's been transformed? Ich sagte zu ihm, wie kann ich ein Sünder sein, durch Gnade gerettet, wenn meine Natur transformiert wurde? And of course, everybody who believes certain things always has Bible verses to prove it. Und natürlich, jeder, der bestimmte Dinge glaubt, hat Bibelverse, um dies zu beweisen. We all do. Das tun wir alle. Unfortunate thing is they usually taken out of context and misinterpreted. Unglücklicherweise werden sie aus dem Kontext genommen und falsch interpretiert. So here is what I said to this friend of mine. Hier ist, was ich zu meinem Freund sagte. I said, if you believe with all of your heart that you are sinner saved by grace. Wenn du mit ganzem Herzen glaubst, dass du ein Sünder bist, der durch Gnade gerettet ist, you will actually always have what your heart believes. Wirst du immer haben, was dein Herz glaubt. Sinners have to sin because that's their nature. Sünder müssen sündigen, weil das ihre Natur ist. They have to act according to the nature. Sie müssen gemäß ihrer Natur handeln. So that's why in the old covenant there was nobody who could live in complete victory over sin. Deshalb war im alten Bund niemand, der im vollkommenen Sieg über die Sünde leben konnte. Because their nature had not been changed. Weil ihre Natur nicht verändert wurde. It had not been transformed. Es wurde nicht umgewandelt. So their focus is always on the sin and the mercy, and the sin and the mercy. Der Fokus liegt immer auf der Sünde der Barmherzigkeit, der Sünde der Barmherzigkeit. They're so thankful that they're sinners saved by grace. Sie sind so dankbar, dass sie Sünder sind, die durch Gnade gerettet wurden. And then every day is a struggle with the same sin. They're thankful that they're saved by grace. Und jeden Tag, wenn sie mit der gleichen Sünde kämpfen, sind sie dankbar, dass sie durch Gnade gerettet sind. So here's the problem. Hier ist das Problem. Sinners means that's a sinful nature. Sünde bedeutet, dass es eine sündige Natur gibt. A sinful nature always has to sin. Eine sündige Natur muss immer sündigen. No victory for anybody who believes they have a sinful nature. Es gibt keinen Sieg für niemand, der an die sündhafte Natur glaubt. So the only way we can live in true victory, der einzige Weg, wie wir in wahrem Sieg leben können, ist, is to reject this wrong idea that we are just sinners but we are saved by grace. Diese falsche Idee zurückzuweisen, dass wir nur Sünde sind, aber durch Gnade gerettet sind. But as many, here's what John said in John 1:12. Hier ist, was Johannes sagte in Johannes 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believed in his name. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. The word right here, it actually doesn't mean power or right, it means authority. Das Wort Recht hier bedeutet nicht Macht oder Recht, sondern es bedeutet Autorität. It's the Greek word exousia. Es ist das griechische Wort exousia. The legal authority. Die legale Autorität. If I have the legal authority to be the son of God, that means I'm not a sinner anymore. Not even one saved by grace. Wenn ich die legale Autorität habe, den Sohn Gottes zu sein, was bedeutet, dass ich kein Sünder mehr bin? Nicht einmal durch Gnade gerettet. Sinner, focus on sin. Saints focus on living holy life. Sünde fokussieren auf die Sünde, Heilige konzentrieren sich darauf, ein heiliges Leben zu führen. So what is your focus on? Worauf liegt dein Fokus? If you focus on you and your sinful habits, you believe and you live in the gospel of mercy. Wenn du den Fokus auf dir hast, auf deine sündhaften Gewohnheiten, wirst du das Evangelium der Barmherzigkeit glauben und leben. So reject that, my friend. Weise das zurück, mein Freund. Live in the gospel of grace. Lebe im Evangelium der Gnade. Tomorrow we shall continue. Morgen werden wir weiterfahren. See you guys. Sehe euch, Leute.